hört Framatz Musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Mit The Go-Go's, The Rolling Stones, Johnny Hodges, Jimmy Forrest, Coleman Hawkins und Kenny Burrell, Gloria Coleman, Lee Morgan, The Stanley Brothers, Ed Bell, Whitey Gallagher, Coy Jackson, Eddie Noack und The Specials. Only. and the pretties and the trees and the flowers were blue. I stood and held your hand, and the grass grew high, and the feathers floated by. I stood and held your hand, and nobody else's hand will ever do. Nobody else will do. And the sea and the sky and the castles were blue. I stood and held your hand, and the spray flew high, and the feathers floated by. I stood and held your hand, and nobody else's hand will ever do. Nobody else will do. Liegt ziemlich zentral in England, eine Industriestadt mit 380.000 Einwohnern. 1977 formierte sich dort die Band The Specials, deren Mitglieder in der Regel so zwischen 1949 und 1959 geboren wurden. 1979 brachten sie ihre erste Single auf dem eigenen Two-Tone Records Label heraus, eine Prince Buster Nummer, neu bearbeitet. Do Nothing stammte vom zweiten Album der Specials und war die zweite Single-Auskopplung. Das geschah im Dezember 1980. Auf The Specials folgten die Go-Go's aus Los Angeles, Kalifornien mit Our Lips Are Sealed, das ein halbes Jahr später nach Do Nothing von den Specials veröffentlicht wurde. Die Go-Go's waren eine All-Women-Band, die in ihrer ersten Version von 1978 bis Mitte der 80er Jahre existierte. Danach immer mal wieder. Bekanntestes Mitglied war Sängerin Belinda Carlisle. Im Dezember 1967 erschien nicht nur Their Satanic Majesty Request von den Rolling Stones, sondern auch die dazugehörige Single In Another Land, das einzige offizielle von Bill Wyman gesungene und komponierte Stück, sogar als A-Seite. Die B-Seite war The Lantern. Neben den Stones hört man im Chor neben Jagger und Richards noch Ronnie Lane und Steve Marriott von den Small Faces. Die Specials brachten 1979 einen alten Prince Buster Song unter neuen Namen als Debüt heraus. Ähnliches geschah mit That is a Blues, Old Man, 1940 von Johnny Hodges, Duke Ellingtons als Saxophonisten aufgenommen. 1952 nahm sich nur Saxophonist Jimmy Faust das Stück vor und legte den Schwerpunkt der Komposition eher auf Rhythm and Blues als auf Jazz, nannte das Ganze dann Night Train und schaffte damit einen Klassiker, der von James Brown bis Louis Prima, Oscar Peterson oder auch Georgie Fame gecovert wurde. habe keine Ahnung, wer, wann und wo diese Folge von Framatz musikalisches Fundbüro hört. Vielleicht Sonntagsmorgen, Sunday Morning. So betitelte Coleman Hawkins das folgende Stück. Eingespielt 1958 mit Kenny Burrell an der Gitarre, Ray Bryant am Piano sowie der Rhythmusgruppe Wendell Marshall am Bass und O.C. Johnson am Schlagzeug. Sunday Morning ging man in die Kirche, jedenfalls die, die nach einer durchzechten Nacht oder durchgemachten Nacht noch dazu fähig waren. Die Melodie ist sehr vom Gospel und Spiritual geprägt. Es gab sehr viel gute Tenorsaxophonisten und Jazzgitarristen. Kenny Burrell war mit Sicherheit ein herausragender und stilbringender Jazzgitarrist. Coleman Hawkins sogar der erste herausragende Tenorsaxophonist oder Saxophonist überhaupt, dem viele folgen sollten. Lester Young, Ben Webster, John Coltrane, Sonny Rollins, das waren die ganz Großen. Jimmy Forrest, den wir mit Night Train hörten, war ebenfalls sehr gut. Also wer von 1942 bis 1948 bei Duke Ellington spielte, der musste das sein. Aber im Gegensatz zu den davor erwähnten, ragte er bei den sehr vielen Guten eben nicht heraus. Aber herausragen können ja immer nur wenige. Thank you. Musikalisches Fundbüro kann man übrigens auch über die Plattform archiv.org, also dem Internetarchiv, und odyssey.com nachhören, und das nicht nur sonntags morgen, sondern bei entsprechendem Internetzugang eigentlich jederzeit als Stream oder Download. Da gibt es wirklich zig Folgen inklusive den Playlisten. In den 50er Jahren und auch noch in den 60er Jahren waren Frauen im Jazz, soweit sie keine Sängerin oder Pianistin waren, eher rar gesät. Schlagzeugerin erst recht. 1963 spielte die Organistin Gloria Coleman ihr Album Soul Sisters auf Impulse ein. An den Drums Paula Roberts. Beide sind auf der Plattenhülle auch abgebildet. Ohne die beiden männlichen Mitmusiker, Grant Green an der Gitarre und Leo Wright am Altsaxophon. Der Popularität hat das allerdings wenig genutzt. Beide Frauen, also Paula Roberts und Gloria Coleman, sind eher unbekannt geblieben. Auf Gloria Colemans Melba's Minor. Ich vermute, die Rede ist von der Arrangeurin und Posaunistin Melba Liston, folgt der ungleich bekanntere Trompeter Lee Morgan mit seiner Komposition Exotic, 1964 eingespielt, aber erst 16 Jahre später, also 8 Jahre nach Lee Morgans Tod mit 33 Jahren, auf dem Album Tomcat veröffentlicht, mit dabei Drummer Art Blakey, Pianist McCoy Tyner, Curtis Fuller an der Posaune, Jackie McLean am Altsaxophon und Bob Cranshaw am Bass. Exotic, fast 10 Minuten lang. Thank you. Thank you. Nach der doch recht ausgiebigen Beschäftigung mit dem Jazz in Framanns musikalisches Fundbüro gibt es jetzt einen Schnitt. Jazz ist doch eher eine instrumentale Musik im Gegensatz zur Country-Musik und dem Blues. Es gibt jetzt nämlich genau 4 Tonbeispiele dieser beiden Genres. Das älteste der 4 Lieder stammt vom Sänger und Gitarristen Ed Bell aus Alabama. 1929 nahm er Big Rock Jail auf, da war er Mitte 20. 1925 bzw. 27 wurden die Stanley Brothers geboren, die sangen und spielten Gitarre bzw. Banjo. 1951 waren die beiden Mitte 20, als sie I'm a Man of Constant Sorrow aufnahmen, einer ihrer bekanntesten Platten, von der bereits 1913 komponierten Nummer nach dem einakkordigen Black Rock Jail von 1929 von Ed Bell aus Alabama geht es danach ins Jahr 1957. Whitey Gallagher, Searchin', ein Altersgenosse von den Stanley Brothers, der allerdings im Gegensatz zu ihnen wohl als obskur bezeichnet werden darf. Nach Searchin' von 1957 hatte er 1959 noch einen zweiten Titel eingespielt, ein Rock'n'Roll-Song namens Crazy Legs, der aber nicht mit der Gene Vincent-Nummer zu verwechseln ist. Coy Jackson war auch ein Sänger und Gitarrist, auch nicht viel bekannter als Whitey Gallagher, aber immerhin hatte der für das Star Day Records Label aufgenommen. Lookout Heart hat auch eine sehr schöne Pedal-Steel-Gitarre zu bieten. 1966 wurde das Ganze aufgenommen. Die Karriere von Coy Jackson war auch eher kurz. Irgendwann Mitte der 60er bis Ende der 60er Jahre nahm er Platten auf. Eddie Nowak ist im Gegensatz zu den beiden letztgenannten Country-Sängern doch einer Größe gewesen, einer der vielen Lieblingsinterpreten von Bob Dylan. 1971 spielte er He's Getting Smaller ein. Das war zwar kein Hit, aber man kann ja auch ein einflussreicher Songwriter sein, ohne je selbst Hits gehabt zu haben. Und das scheint im Falle von Eddie Nowak der Fall gewesen zu sein. Thank you. Ocean shore. Looking searching for the place to call my home. Look out, heart, you're gonna get broken. Look out, dream, you're fading away. Look out, love, if you don't watch it, gonna find yourself on wings and flying away. Well, you can't say that I didn't warn you, but you never would listen. Right from the start, gonna tell you once more, though you already know it. Don't you know you better watch it, duck it, dodge it. Look out, heart. If you keep on the way that you're going, you just don't have a chance. Gotta keep both eyes wide open if you're ever gonna find romance. Pretty close to me, a new start. If you don't watch it, she's gonna break you. Look out, heart. Look out, tears, you're gonna start falling. Look out, lips, you'll never get a kiss. To me, so make a new start. If you don't, I'll watch it, she's gonna break you. Look out, heart. Oh, that girl is sure a beauty, and that guy she's with has got to be a beast. They just came into the bar, and even sitting down he stands above 6 feet. And I'd surely like to meet her just to say hello, would certainly be nice. Hey waitress, fix another drink, and this time how about less ice? They say he makes a living splitting mighty trees in two with his bare hands. His middle name is Tush Hog. I'd be crazy to take on that kind of man. Cause I'm a lover, not a fighter. I stand 5'9" at least when I wear boots. Waitress, make the shot a double, and if you don't mind, just leave out all that fruit. Can see she'd like to get rid of that bull. Wow, bet he changes faces and gets hairy when the moon is getting full. And while we're on the subject, fool, it's what my drinks ain't been, and that's for sure. You can save yourself some trouble, waitress, if you leave the bottle on the bar. She just looked into my eyes and smiled real big at me again, and then she winked. Bet a little man could dazzle him, and he shouldn't be no trouble to, I think. waitress, ask that lady what she'll have. Give her anything and put it on my tab. He's getting smaller with each drink, and it just might be I could take him down a dab. He's getting smaller with each drink, and it just might be I could take him down a dab. Das war Framas musikalisches Fundbüro. Danke für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Frank Matthias. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.